phänomenal, Meisterlampe, IM Hacke. Wir geben Gas, wir setzen an zur Partyattacke. Werft die Jacke in die Ecke, wir starten jetzt voll durch. Von Berlin nach München, über Köln bis nach Hamburg. In Alkohol sollst du dein ganzes Geld investieren, denn nirgendwo anders bekommt man 40% zum Spekulieren. Lass dich animieren, sollst die Hemmung verlieren. Kotzen ist erlaubt, du brauchst dich nicht zu genieren. Wir amüsieren uns köstlich und saufen aus das Bier. Wir kippen uns den Arsch zu, mit dir, dir und dir. Also kapier doch endlich, das ist Party total. Komm, feier fette Fete mit Phänomenal. Kommt Meisterlampe und ich will dich gerne drücken. Sei nicht schüchtern, Baby, zeig mir deine geilen. Lass dich nicht lang bitten, wir fahren jetzt in den Park. Und dann machen wir das, was ich halt so gerne mag. Wenn ich mit dir fertig bin, nehm ich mir nen anderen Hasen und lass mir auf dem Rasen erstmal kräftig eine. Gut gelutscht ist halb gekommen, Baby, hör jetzt nicht auf. Sau wie kräftig weiter, oh, mir platzt gleich mein Schlauch. Ich komm in dein, oh Baby, das ist gesund. Und nach ner kurzen Pause geht es gleich wieder rund. Das war doch gar nicht schlecht für dein allererstes Mal. Schönen Gruß an deine Freundin von Phänomenal.